Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Die Gruppe Seminar für angewandte Unsicherheit veranstaltete im März 2016 die Reihe Die 1000 Augen des Jobcenters, in der es um die Überwachung und Kontrolle von Erwerbslosen ging. Wir haben die Vorträge mit Ihnen zusammen aufgenommen. Du hörst gerade den vierten Teil der Reihe, in dem an Alex einen Blick auf die Geschichte der Überwachung von Erwerbslosen im Kapitalismus wirft. Ja, hallo, hallo, schön, dass ihr alle da seid zu unserer Veranstaltung zur Überwachung von Erwerbslosen im Kapitalismus. Wir begrüßen ganz herzlich Anne Alex und freuen uns sehr, dass sie da ist. Hier, das ist die SAU, das Seminar für angewandte Unsicherheit. Das ist jetzt die vierte Veranstaltung, die wir machen. Ich würde jetzt ganz kurz was zum Rahmen sagen. Olaf leitet hier ganz über zu Anne Alex Vortrag. Wir machen jetzt ungefähr eine Stunde den Vortrag und dann würden wir in die Diskussion gehen. Wir sind aber im Anschluss auch noch da, also wenn es dann zu lange wird, lösen wir das dann da auch einfach auf. Bitte während der Veranstaltung hier drin nicht rauchen. Und genau, wir zeichnen den Vortrag auf. Nach dem Vortrag wird das Aufnahmegerät ausgemacht und für die Fragen ist das dann sozusagen, wird das auch nicht mehr aufgezeichnet. Genau, wir haben heute noch jemanden dabei, der ein Buch mitgebracht hat, was thematisch auch passt. Das liegt da vorne aus. Ich habe jetzt leider den Namen nicht. Und ein tolles Wimmelbild zur Überwachung. Guckt euch das an, das ist zum Mitnehmen da. Das ist auch total schön gemacht. Die Künstlerin ist auch anwesend. Freue mich auch sehr. Genau, ich höre die jetzt. Genau, wie gesagt, es ist die vierte Veranstaltung in unserer Reihe Die 1000 Augen der Jobcenter. In der ersten Veranstaltung hatten wir erstmal generell auf die Frage versucht, eine Antwort zu geben, warum die Überwachung durch Jobcenter überhaupt ein Thema sein sollte im überwachungskritischen Diskurs. Das heißt, wir haben erstmal zusammengetragen, was es dort alles so für Sauereien gibt, die teilweise gar nicht so großartig thematisiert und skandalisiert werden. In der zweiten Veranstaltung haben wir die Frage umgedreht, warum ist es kein Thema im überwachungskritischen Diskurs? Und ein Punkt, der dabei auch uns relevant schien, was auch eine Sache ist, die sich auch in anderen Bereichen beobachten lässt, Überwachungsmaßnahmen, auch Repressionsmaßnahmen gegenüber ohnehin schon gesellschaftlich marginalisierte Gruppen lassen sich meist relativ leicht durchsetzen, weil es dann an Solidarität fehlt, weil es an Artikulationsmöglichkeiten der Gruppen fehlt und weil die Marginalisierung überhaupt erstmal schon das Ganze erleichtert, dort Maßnahmen durchzusetzen. Nachdem wir dann in der letzten Veranstaltung ein wenig in die Breite gegangen sind und uns angeschaut haben, was das ganze Hartz-IV-System für EU-Migrantinnen bedeutet und wir dabei auch nochmal kurz geschaut haben, wie eigentlich Sozialsysteme in anderen europäischen Ländern aussehen, gehen wir diesmal sozusagen in die Tiefe und schauen uns das Ganze historisch an. Was wir auch gerade deshalb wichtig finden, um auf die Marginalisierung der Gruppe der Arbeitslosen bzw. Erwerbslosen einzugehen, da das Ganze im Kapitalismus eine lange Geschichte hat. Und von dieser Geschichte wird uns jetzt Anne Alex erzählen. Ja, schönen Dank für die Einladung, mich zu hören. Ja. Mein Name wurde ja schon gesagt. Ich habe eigentlich Wirtschaftswissenschaften studiert, darunter auch Wirtschaftsgeschichte und bin dann aber 1990 mit der Wende auf ein anderes Terrain gegangen, nämlich auf die Sozialpolitik und habe mich in die damals noch sehr auffällig existierende Erwerbslosenbewegung mich dort eingereiht und habe eigentlich mich mehr mit Sozialgesetzen beschäftigt, als mir lieb war. Und seit 2009 oder 2010 beschäftige ich mich nun eigentlich mehr mit Sozialgeschichte und lese rückwärts, sagen wir mal so, was war da, also vor dem Faschismus, was ist alles passiert. Und das, was ich heute erzähle, Das sage ich nur für die Kennerinnen und Kenner der Materie gleich. Das ist jetzt ein Zusammenschnitt von ungefähr 7 Stunden, den ich versuche in 45 Minuten hinzukriegen. Was natürlich impliziert, dass ich mehr weglasse, als von den einzelnen Etappen dieser kapitalistischen Gesellschaft erzählen zu können. Und versuche aber, mich auf die Geschichten um die Erscheinung, um die Erwerbslosigkeit und die Erwerbslosen zu konzentrieren. Also ich bin erwerbstätig, zurzeit nebenberuflich, als sozialpolitische Wegeweiserin und auch erwerbslos offiziell. Und bin ehrenamtlich tätig im Arbeitskreis Marginalisierte gestern und heute. Und wir beschäftigen uns mit den sogenannten Asozialen und sogenannten Kriminellen im deutschen Faschismus und haben festgestellt, dass weder ein Workshop-Wochenende noch 40 Veranstaltungen und so weiter ausreichen, sondern je tiefer wir in das Thema hineingehen, sich immer neue Aspekte eröffnen, die bis in die Gegenwart reichen. So, jetzt lege ich mal los. Mein gestelltes Thema ist Überwachung von Erwerbslosen im Kapitalismus aus historischer Sicht. Aus dem Grundwiderspruch, dass Kapitalismus, der zwischen der gesellschaftlichen Organisation der Produktion und der privatkapitalistischen Aneignung der Ergebnisse dieser Produktion besteht, erklärt sich das immer wiederkehrende Phänomen der Überproduktion von Arbeitskraft, die als Erwerbslosigkeit erscheint. Dies ist ein der kapitalistischen Produktionsweise selbst innewohnender gesellschaftlicher Prozess, der vor allem an eine ständige Entwicklung der Produktivkräfte gebunden ist, aber auch durch staatskapitalistische Regulierungen verstärkt und verbrämt wird. Da Eigentumslose, später Erwerbslose im Laufe der europäischen und der deutschen Geschichte immer wieder eine wichtige Rolle bei Klassenkämpfen spielten, zum Beispiel frühe Erscheinungen in 1505, um 1525 herum, das war noch nicht ganz Kapitalismus, noch die Zwischenphase, als Bauernkriege bekannt, aber haben auch viele andere Formen von Kämpfen beinhaltet, die nicht nur und ausschließlich auf Bauern zurückzuführen waren. Später Französische Revolution 1789, Pariser Kommune 1848, Novemberrevolution 1918-90, Hamburger Aufstand 1923. Unter anderem aus diesen Gründen versuchen kapitalistische Parlamente, Politiker, Verwaltung und Behörden alles, um jegliche politische Aktivitäten dieser Erwerbslosen im Keim zu ersticken und lassen ihnen eine besondere Kontrolle zuteil werden, die in unterschiedlichen Formen daherkommt. Die Überwachung Erwerbsloser in den Entwicklungsetappen der kapitalistischen Gesellschaft kennt grundlegende Kontinuitäten. So der Sinn und Zweck der Überwachung. Immer wieder erscheinen aus grundlegenden historisch reproduzierten Unterstellungen und Vorurteilen erwachsene Klischees und Stereotypen. Dazu gehört unter anderem der Begriff arbeitslos, der schon mal unterstellt, dass Menschen den gesamten Tag nichts zu tun hätten, untätig sind. Das wäre das Klischee, Arbeitslose sind faul. Oder daher kommt auch von linken Parteien das Termini sozial schwach. Das intendiert erstmal, dass die Person unfähig ist, hinreichend Sozialkontakte aufzunehmen und sich um sich selbst zu kümmern. Wenn wir in die Geschichte gucken, entdecken wir dieses sozial schwach bei Thomas Morus, der gemeint hatte, dass es sich hier um Menschen ohne Privateigentum handeln würde, also von der Deutung anders. Stereotype wie Arbeitslose sind faul, Arbeitslose sind arbeitsscheu, Arbeitslose sind kriminell, bilden die Grundlagen einer ständig sich wiederholenden Melange von Klischees. Aus diesen ideologischen Tatsachenverdrehungen leiten Politik, Institutionen und Unternehmen das Erfordernis der Überwachung von Erwerbslosen ab. In den verschiedenen historischen Etappen des Kapitalismus fällt immer wieder auf. Die gesellschaftliche Ausgrenzung und Stigmatisierung von Erwerbslosen, der saisonbestimmte Ausschluss von Frauen aus der Erwerbsarbeit, die Unterstellung der Prostitution gegenüber erwerbslosen Frauen, die Psychiatrisierung von Erwerbslosen, früher hauptsächlich Frauen, heute auch Männer, sehr viele, und die Kriminalisierung Erwerbsloser. Also Stichwort Kampf gegen Sozialleistungsmissbrauch. In den kapitalistischen Entwicklungsetappen finden sich wiederkehrende Umgangsmethoden, die als Prinzipien Arbeit als Erziehung oder Arbeit als Strafe zur Arbeitserprobung, Arbeitstagstrukturvermittlung, Arbeitszwangs- und Zwangsarbeit daherkommen und variieren. Oder auch in Form von Vernichtung durch Arbeit, Folter, Totschlag in Erscheinung treten. Die Adressaten dieses Umgangs mit Erwerbslosen sind immer die Erwerbstätigen. Erstens, ich sage hier nur Anstrich, frühe Kapitalismusformen entstanden in Ländereien und den sich bildenden Städten zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert. Sie waren zunächst noch durch überwiegend bäuerliches Leben und Vertragsarbeit für Adlige und Kirche geprägt. Wenige Erwerbstätige aus dem Lande wurden in familiären Arbeits- und Lebenszusammenhängen miterhalten. In den Städten konstituierten sich vorkapitalistische Produktionsformen über das Handwerk und die Kaufleute. Handwerker und Kaufleute begannen sich in Zünften, einer Art Körperschaften oder auch frühe Formen von Gewerkschaften, früher produzierender zusammenzuschließen. In konjunkturell schwachen Zeiten wurden Frauen von diesen Zünften ausgeschlossen. Erwerbslosigkeit entstand, wenn Auftraggeber keine Aufträge an Leute aus bestimmten Professionen geben konnten. Da es in dieser Zeit keine Sozialversicherung und an vielen Orten auch keine sozialfürsorglichen Leistungen für Arme gab, waren die Leute mit ihren Familien weitestgehend ungeschützt und auf Betteln, Laien, auswärtige Arbeitssuchung oder eben auf das Stehlen angewiesen. Wenn sie protestierten, wurden sie mit drakonischen Mitteln bestraft. So ein Färber im Jahr 1120. Er protestierte gegen die Kungelei der Seidenweber und der Färber mit Kirchenoberen und adligen Auftraggebern, die konkret zur Verschlechterung der Arbeitsbedingungen führten. Für ihn konkret war es so, dass er sehr, sehr lange auf sein Geld für seine Familie warten musste und ihm dadurch schon ein Kind gestorben war. Infolge seines Protestes bekam er keine Aufträge mehr und brachte sich und seine Familie zunächst mit den Borgen durch. Schließlich wurde er aber angezeigt und des Stehlens und der Aufwiegelei bezichtigt. Er wurde in einen Hungerturm abgeführt, gefoltert und öffentlich aufgehängt. Diese Maßnahme diente der Abschreckung für jene, die sich gegen extreme Arbeitsbedingungen, mitunter Tag und Nacht, schlechte, lange ausbleibende Entgelte aufbegehren wollten. Damals wurden auch der gesamten Familie die Existenzmittel entzogen. 1300, 1400 entwickelte sich immer mehr Armut auf dem Land, da Grundbesitz von den reicheren Bauern und Fürsten aufgekauft, geraubt oder durch Kriege neu verteilt wurde. Zur Überwachung der eigenen und der Fremden, Klammer auf, Fahrenden, Klammer zu, Armen, wurden von der einheimischen Bevölkerung arme Menschen als sogenannte Bettelvögte eingesetzt. Sie hatten die Aufgabe, die arme Bevölkerung in ihrem eigenen Gemeinwesen zu überwachen. Dafür erhielten sie von den reicheren Naturalien als Versorgung. Sie kontrollierten zum Beispiel, wer auf den Feldern von größeren Bauern angebaute Feldfrüchte stiehlt, wer in den Forsten wildert, wer heimlich große und kleine Tiere fängt und schlachtet, und wer Gerätschaften nicht zurückgibt. Diese Personen musste der Bettelvogt den Reichen anzeigen. Es entstanden in dieser Zeit auch sogenannte Armenwehren, also das, was wir als Bürgerwehr immer mal herumgeistert, und die sich gegen die eigenen armen Leute organisierten. Gefasste Personen wurden zum Gefängnishaft verurteilt oder ausgewiesen, sogenannte fremde Arme oft umgebracht. Sinn waren, erschien der Selbstschutz zu sein und war vor allem die Abschreckung. Hier muss gesagt werden, dass sogenannte fremde Araber oder fahrendes Volk, die sich in bestimmten Ortschaften oder auch später Städten niederließen, immer noch misstrauischer beobachtet und beäugt worden sind und sie immer noch mehr Unterstellungen trafen als die damals sogenannten eigenen Armen. Hieraus ist von früher das Bild des sogenannten wirklichen Armen und falschen Bettlers entstanden. Zweitens, im Prozess einer sichtbaren Klassenbildung und vor der Industrialisierung ungefähr zwischen 1400 und 1560 wurde eine immer größere Menge ausgestoßener Arbeitskräfte aus landwirtschaftlicher Arbeit, also Landarbeiter ohne Scholle und eigene Produktionsinstrumente, entstanden dort. Grund und Boden wurde immer mehr von Grundbesitzern aufgekauft und die Eigentumslosen wurden als Landarbeiter oder Pächter angestellt. Sie arbeiteten auf der eigenen Scholle und mussten aber auch bei den Grundbesitzern auf dem Lande teilweise arbeiten und bei der Kirche. Ein Großteil der immer noch Überschüssigen ging in die Städte und versuchte es dort. In dieser Zeit gab es eine Vielzahl von Protesten, Aufständen und Revolten gegen Adel und Kirche. Zum Beispiel gegen die Erhebung des Zehnten oder anderer hoher Steuern, hoher Naturalabgaben bzw. gegen einen sich zeitlich immer mehr ausdehnenden Arbeitszwang auf den Feldern der Lehnherren, Kirchen und Grundbesitzer. Wenn man sich die Belege aus den Bauernkriegen anguckt, Erzählungen um Thomas Münzer oder sich das Buch zur Wiedertäuferrepublik in Münster von Rosemarie Schuder durchliest oder auch den Sonnenstaat anguckt von Thomas Morus, kann man sagen, dass die Aufständler und große Teile ihrer Familien nach diesen Protesten martialisch umgebracht wurden, um die Machthabenden aus dieser Zeit in ihrer Herrschaft zu festigen. Alleinlebende und oder widerständige Frauen wurden zumindest ab 1650, glaube ich, wieder, habe ich hier geschrieben, stärker als Hexen diffamiert, geächtet, verfolgt und verbrannt, um gutgehende Wirtschaften zu schwächen und dem jeweiligen regionalen Machthaber billig Land schenken und Gebäude zuzuschanzen, sodass er dies teurer wieder verkaufen und verkaufen konnte und zu einem höheren Preis verpachten konnte. Aus dieser Zeit stammt der Satz, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Der wurde ins Neue Testament übernommen und speziell auch durch Martin Luther 1522 übernommen und ist mit der Begründung des protestantischen Arbeitsethos bekannt. Vor dieser Zeit gab es bereits einige Kritik am sogenannten Müßiggang. Die kirchlichen Gebote prägten die Zeit und das Handeln der Gemeinden. Erwerbslosen Landarbeitern wurde zunehmend misstraut und ihnen unterstellt, nicht arbeiten zu wollen. In einer anderen Vortrag habe ich mal gesagt, dass dies also auch in dieser Zeit die Unterstellungen gegen Menschen, also sogenannte Menschen mit Behinderungen angewachsen sind und auch denen unterstellt wurde, sie würden nur so tun, als ob sie behindert seien. Erwerbslose wurden gezüchtigt, gedemütigt und zum Beweis ihres Arbeitsvermögens in Wassermühlen oder auch Tretmühlen genannt gesperrt. Sie mussten dort bei einem fließenden Wasser ein Wasserrad treten, damit sie nicht ertranken und damit, wie wir es heute kennen, den Begriff ihrer Erwerbsfähigkeit nachweisen. Diese Methoden können als frühe Arbeitserziehungsmaßnahmen verstanden werden. In dieser Zeit entwickelten sich auch erste offene bzw. halbgeschlossene Formen von Arbeitshäusern ab 1530 in England bzw. dann ab 1609 in Deutschland. Wenn ich mir jetzt nicht irre, Lübeck war wohl das erste. Drittens, die Zeit im Zuge der Industrialisierung nach der kleinen Eiszeit und dem Dreißigjährigen Krieg ist einerseits durch zerstörte Städte und minimierte Bevölkerung charakterisiert. Frauen wurden in dieser Zeit andererseits mit allen Mitteln zum Gebären angehalten. Aborte, Frühgeburten und Kindestötungen wurden Hand in Hand von Kirche, Adel und dem aufkommenden Bürgertum verfolgt und unter Strafe gestellt. Hier gewann die Hexenverfolgung einen neuen Aufschwung. Andererseits entwickelte sich durch die weitergehende ursprüngliche Akkumulation, Aufkauf und Kapitalisierung von Grund und Boden eine starke Abwanderung von eigentumslosen Landarbeitern in die Städte. In den Städten schwoll die sogenannte Überbevölkerung enorm an. Gleichzeitig entwickelten sich neue Produktionsmethoden, die es erlaubten, ganze Familien in Hand- und Hausarbeit zu beschäftigen, am Webstuhl zum Beispiel. Daraus entstanden später die Formen der Mechanisierung, mechanisierte Webstühle und andere Geräte. In den später folgenden Manufakturen und Workhouses wurden unter schrecklichen Arbeitsbedingungen gearbeitet. In die Workhouses in England wurden bitterarme Familien und deren Kinder gebracht und mussten unter einem Fabrikaufseher Arbeit als Strafe für ihre Erwerbslosigkeit leisten. Und in den meisten Fällen mussten sie dort auch schlafen, also sind dort gar nicht rausgekommen. Etliche dieser unzureichend vor Feuer geschützten Fabriken sind damals abgebrannt und mit ihnen ihre Arbeiterinnen und Arbeiter. In dieser Zeit gab es ebenfalls Proteste, Hungeraufstände, Revolten und Rebellionen gegen die elende Lebensweise, insbesondere in England, später auch aus Frankreich bekannt. Malthus prägte in England den Begriff des Asozialen. Damit war bei ihm aber nicht der Empfänger der Social Tax gemeint, sondern diejenigen von ihnen, die sich gegen die erbärmliche soziale Lage zur Wehr setzen. Mithilfe dieses Begriffes sollte die englische Arbeiterklasse in Erwerbslose und erwerbslosende ArbeiterInnen gespalten werden und diese sollten gegeneinander in Stellung gebracht werden. Das hat damals in England nicht funktioniert, umso besser später in Deutschland, kann man nur sagen. Karl Marx schildert derartige Entwicklungen anschaulich im Kampf der englischen Arbeiterklasse, unter anderem auch im ersten Band des Kapitals und in den Theorien über den Mehrwert und vielen seiner anderen Schriften. Diese Entwicklung wurde von einem stärkeren Ausbau von Arbeitshäusern, auch geschlossener Form, in den damaligen deutschen Gebieten zur stationären Unterbringung von Armen begleitet. Juristisch betrachtet konnte die Landespolizei damals ohne Verfahren Bettler, Wanderer, kleine Dieme, Prostituierte, sogenannte, und andere sogenannte Auffällige bis zu 2 Jahren dort einweisen. Sinn war es, die Armen von der Straße und von den sichtbaren Plätzen der Städte zu holen und die übrige Bevölkerung vor den Folgen angeblicher Arbeitsscheue abzuschrecken. Zwecke waren Befriedung, Niederhaltung und die Erfüllung kommunaler Aufgaben, zum Beispiel Kartoffelschälen, öffentlich Holzhacken, handwerkliche Arbeiten, Eigenversorgung, Aufgaben für öffentliche Einrichtungen erledigen. Der Methode nach wurden diese Personenkreise kaserniert untergebracht, überwacht, ihnen angeblich das Arbeiten beigebracht, notfalls aber eben auch mit Schlägen, Arrest bei Wasser und Brot oder und in Ketten. Der Form nach war diese Arbeit zur Erziehung und Arbeit als Strafe. Mit Arbeitszwangsmaßnahmen wurde ebenso die Arbeitskraft der Gefangenen in Zuchthäusern in den Kommunen nutzbar gemacht. 4. In der Phase des industriellen Kapitalismus, der hauptsächlich durch eine Maschinisierung der Produktion gekennzeichnet war und die Überbevölkerung in den Städten weiter anschwoll, existierten verschiedene Überwachungsmethoden, so zum Beispiel das Wanderbuch, eine Registrierung in Obdachlosenasylen. Zum Beispiel hier in Berlin gab es in der Fröbelstraße, da ist jetzt die Wanders drin in diesen Bauten, das Obdachlosenheim Die Palme genannt. Und wenn Menschen dort das dritte Mal übernachten mussten, erfolgte, wurden sie ins Arbeitshaus verwiesen zu unterschiedlichen Zeiten des Aufenthaltes. Diese Möglichkeiten wurden zielgerichtet zur Instrumentalisierung der Erwerbslosen gegen Erwerbstätige eingesetzt, um Revolten und Aufstände wie in England und Frankreich niederzuhalten. Ab 1843 existierte ein Gesetz über die Bestrafung der Landstreicher, Bettler und Arbeitsscheuen in Preußen. Das 1851 in das Gesetz des Norddeutschen Bundes überging und in seinem Wortlaut die Grundlage für das Reichsstrafgesetzbuch von 1871 schuf. Um 1871-72, Stichwort Gründung des Deutschen Kaiserreiches nach Deutschlands Sieg im Deutsch-Französischen Krieg, konnte die Landespolizei immer noch erfahren, Bettlerwanderer, sogenannte Prostituierte, Zuhälter, sogenannte körperlich Behinderte, sogenannte psychisch Kranke und andere sogenannte Auffällige bis zu 2 Jahren, in der Zeit nun überwiegend in geschlossene Anstalten und auch etwas zeitverzogen in Psychiatrien, sogenannte Anstalten, einweisen. Kleinere Diebstähle galten seit Beginn des 20. Jahrhunderts nicht mehr als Übertretung von Normen, sondern waren strafrechtsrelevant nach dem Reichsstrafgesetzbuch. Gefängnisse und Zuchthäuser wurden in dieser Zeit ausgebaut. Dem Sinn nach ging es hier um Machtsicherung und Niederhaltung der Armen. Zwecke waren Befriedung, Abstreckung, Aufstandsvermeidung, Seuchenabwendung. Die Methoden waren Kontrolle, Konzentration und Überwachung des Erwerbslosenheers und der politischen Aktivisten der Arbeiterklasse. Der Arbeitshausaufenthalt galt offiziell der Erziehung zu einem strukturierten Arbeitstag und zu täglicher Arbeit. Mit Arbeitszwang einerseits und zur Lohndrückerei andererseits wurde der Einsatz des Arbeitsvermögens der Kasernierten mit vorrangig einfachen Tätigkeiten, Handarbeit, schwere körperliche Arbeit für Kommunen und Unternehmen nutzbar gemacht. So eine 5. Etappe habe ich jetzt Imperialismus genannt. Also ich kann es nicht alles im Einzelnen erklären, Zeit ist kurz. Nach dem Ersten Weltkrieg fanden sich massenhaft aus der Armee entlassene Soldaten, Matrosen und erwerbslose Arbeiter zusammen, daneben auch natürlich gewerkschaftlich organisierten der erwerbstätigen Kräfte, die Novemberrevolution 1918-19 durchführten. Vor allem aber waren die Träger dieser Revolution nach Bernd Langer und Ralf Hofrocke erwerbslose Menschen. Aus dieser Erfahrung und nach diesen Aktivitäten, hauptsächlich auch durch das Wirken der Erwerbslosenräte und des damaligen Reichserwerbslosenrätes, wurde ab 1918 die Erwerbslosenfürsorge erkämpft und eingeführt. Das sicherte in Deutschland Erwerbslosen erstmals ein minimales Einkommen ohne Erwerbsarbeit zu. Es belief sich auf Beträge zwischen 3, später 24 und 1932 rund 40 Reichsmark pro Monat. Das muss man aber wissen, dass eine Wohnung zumindest 1928 bis 1930 rum, weiß ich das aus Belegen, für eine Einzelperson bereits 40 Reichsmark kostete. Also kann sich jeder dann auch überlegen, wieso das eine Überbelegung von Quartieren und ähnliche Erscheinungen gab, so wie es sie heute auch schon wieder gibt. Auf der anderen Seite wurden Arbeitshäuser, Psychiatrien und Haftanstalten in unterschiedlicher Form weiter ausgebaut. Während wenige Reformer für eine Abschaffung der Arbeitshäuser, für eine Lockerung der Disziplinierungsform in den Arbeitshäusern, zum Beispiel für die Abschaffung der Prügelstrafe, für die Abschaffung der Arrestformen, für die Nichtinhaftierung von Körperbehinderten, von Kranken sowie Menschen über 70 Jahren eintraten, hatte die Justiz der damaligen Zeit eine ganz andere Position. Sie votierte dafür, dass die Strafdauer in Arbeitshäusern bis zu 4 Jahre ausgedehnt wird, dass der Kreis der Einzuweisenden weitgehend erweitert wird, also auf Wanderer, Vagabunden, Alkoholkranke, Fürsorgebezieher und Jugendliche und so weiter und die Bewahrung der alten Menschen bis zum Lebensende dort gesichert wird. Hallo, Peter. Diese Auffassung schafften Ansatzpunkte für den Umgang mit sogenannten Gemeinschaftsfremden ab 1933. Juristisch konnte aber bis 1933 die Landespolizei immer noch verschiedenste sogenannte Auffällige oder solche, die schon damals auch in der Weimarer Republik nicht ins System passte, in den Arbeitshäusern festsetzen. Ab 1924 mit der Reichsfürsorgeverordnung auch Fürsorgeabhängige. Gleichzeitig entstanden in der Erwerbslosenfürsorge auch öffentliche Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, um die Aktivitäten des Arbeitslosenheeres zu kanalisieren. Hier sei zum Beispiel der Bau des Luisenstädtischen Kanals als Zubringer zwischen Spree- und Landwehrkanal genannt. Sinn des Umgangs mit Erwerbslosen in dieser Zeit war auch Niederhaltung, Abschreckung, Kontrolle, Überwachung, Konzentration und Nutzbarmachung des Arbeitsvermögens mit teilweise auch schon industrielleren Methoden. Zweck war Bereinigung des Gesichts der Städte, die Abschottung vom öffentlichen Leben, die Seuchenvermeidung und die Befriedung. Methoden waren der Arbeitszwang mit öffentlichen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Arbeitszwang in Arbeitshäusern, Arbeitszwang über Notstandsmaßnahmen und Arbeitshaus als Strafe. Faschismus. Sechstens. Der Charakter von Arbeitshäusern, Psychiatrien, Kinderheimen, Gefängnissen und Zuchthäusern, Lagern und Ähnlichem wandelte sich seit 1933 erheblich. Es entstanden sogenannte, sage ich jetzt mal, öffentliche Anstalten, aus denen es für einstmals Eingewiesene kein Entrinnen und selten die Möglichkeit der Entlassung mehr gab. Denn seit 1933 galten nicht nur das Erbgesundheitsgesetz, sondern auch die Maßregeln zur Sicherung und Besserung. Ab 1933 datiert begannen Bettlerrazzien, bei denen Bettler, Wanderer, Sinti und Roma, Wohnungslose in viele Konzentrationslager eingewiesen wurden. Unter der Amnestie von Hitler 1934 gab es nur wenige Entlassungen. Im Jahr 1938 wurden mehr als 10.000 Erwerbslose und Arme aus Nachtasylen von Plätzen und Gastwirtschaften aus dem Stadtbild entfernt und im Rahmen der Aktion Arbeit für Reich direkt in Arbeitshäuser und KZ deportiert und offiziell als sogenannt asozial markiert. Ab 1938 setzte eine Diversifizierung der Begriffsinterpretation ein. Nach überpositivem Recht mit der bloßen Behauptung, dass jemand wieder das gesunde Volksempfinden handele, mussten ab 1938 von der Kriminalpolizei Untersuchungsverfahren eingeleitet werden. Mit aus heutiger Sicht banalen Gründen wurden Menschen als sogenannte Asoziale verfolgt und fast immer, wenn auch nach Jahren, nachdem die Behörden Mühlen gemahlen hatten, in KZ gebracht. Gründe waren, ich sage jetzt mal, falsche Musik, aber diejenigen, die das Thema kennen, wissen, was gemeint ist, die den falschen Menschen lieben, die Freundlichkeit zu Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, ein eigener Berufswunsch, eigene Lebensvorstellung außerhalb des Landes in der Stadt, ein Suizidversuch, Erwerbslosigkeit und nicht genügend Geschmeidigkeit im Verhalten mit dem Arbeitsamt und sogenannte auszurottende Krankheiten. Also die Palette der Gründe und auch die Palette der Personenkreise, die sie sich jetzt hier noch eine ganze Weile fortsetzen. Inhaftierte in Zuchthäusern und sogenannte Sicherheitsverwahrte dieser Zeit wurden als sogenannte Kriminelle kategorisiert. Von Ort zu Ort, von Heim zu Lager, auch in KZ oder in Todesanstalten deportiert und als Stigmatisierte zu sogenannten Gemeinschaftsfremden deklariert. Sie galten in der Zeit des deutschen Faschismus als sogenannte Geschwüre am Volkskörper, die es auszumerzen gelte. Mit dieser Methode wurde das Erbgesundheitsgesetz, das nicht nur auf Menschen anderer Herkunft, Religion, sogenannter Rassen zielte, auch auf einen sogenannten inneren Feind angewendet, nämlich auf die angeblichen Außenseiter, die nach der Ansicht der damaligen Machthaber nicht in die faschistische Gesellschaft, Klammer auf, Anführungszeichen Volkskörper, Anführungszeichen Klammer zu, integrierbar waren. Ausgesiebt wurde mit Methoden wie Ehetauglichkeitszeugnis, dem Verbot und der Sanktionierung nicht erlaubter intimer Beziehungen, der Forderung bzw. Sanktionierung von Ehen, der Klasserung der Merkmale von FürsorgebezieherInnen nach liederlich, Trinker, verwahrlost und so weiter, Unterhaltsschuldner, sogenannt schwachsinnig, sogenannt arbeitsscheu, sogenannt asozial. Nach den letzten Merkmalen wurden Warnparteien bei der Rechtsanstalt für Arbeit angelegt. Dies mündete bei Sinti und Roma schon früh in Maßnahmen der Vernichtung durch Arbeit. Es mündete in die Pflichtarbeit für Erwerbslose, zunächst für Jugendliche im freiwilligen Arbeitsdienst, später dann in Pflichtarbeit in rüstungswichtigen Betrieben und auch im Reichsautobahnbau. Reichsautobahnbau beschreibt Claudia Brunner in ihrem Buch Arbeitslosigkeit im NS. Und zum Schluss vielleicht, also so teilweise ein bisschen dazwischen, in einem Reichsarbeitsdienst, der aber auch einen vorwiegend ideologischen Charakter noch hatte. Im frühen und späteren KZ wurde bis 1942 für sogenannte Asoziale und sogenannte Kriminelle die Vernichtung durch Arbeit angewandt. Zu den Methoden der Ausrottung gehörte aber auch bei sogenannten Asozialen die Zwangssterilisierung, die an 400.000 Menschen, Jugendlichen ab 14 Jahren, bevorzugt jungen Erwachsenen, vollzogen wurde. Juristisch legitimiert wurden diese Umgangserscheinungen mit der Reichsfürsorgeverordnung von 1924, dem Erbgesundheitsgesetz, den Nürnberger Gesetzen, den Maßregeln der Sicherung und Besserung, erstmals für sogenannte Asoziale, dem Erlass für vorbeugende Verbrechensbekämpfung 1937 oder 37, sowie den Arbeitsgesetzen zu Notstands- und Pflichtarbeit für Erwerbslose, Zwangsarbeit für Kriegsgefangene, sogenannte Ostarbeiter in KZ-Insassen bei Arrestierung, durch Erlasse zu Arbeitserziehungslagern und den Verhungernden sterben lassen in Anstalten und so weiter. Sinn war Abschreckung, Kontrolle, Überwachung, Konzentration, Nutzbarmachung des Arbeitsvermögens, vorrangig per Handarbeit in allen Lagern. Zweck war die Ausmerzung, in Anführungszeichen die Ausmerzung, sogenannter nicht-arischer und sogenannter minderwertiger Menschen, die nicht in das Raster der sogenannten Volksgemeinschaft passen. Das wurde mit Mitteln ausgetragen, wie der Vernichtung von Konkurrenz, Bodenraub durch Definition von Gemeinschaftsfremden bis hin zur Inhaftierung von Kleinkindern, Abschottung vom öffentlichen Leben durch und solchen Vermeidung zum Beispiel durch definierte sogenannte asoziale Krankheiten. Zwecke waren auch Befriedung und die Nutzung des Arbeitsvermögens für den Krieg und die Unternehmen. So, das ist jetzt eine radikale Zusammenfassung gewesen, die natürlich wesentlicher weiterer Ausführungen bedürfte. Siebtens, Imperialismus. Ich beziehe das jetzt einfach nur auf die Zeit ab nach 1945 und den sogenannten Wohlfahrtsstaat nach Ludwig Erhard. In dieser Zeit wurde Erwerbslosigkeit von unter 1 Million Menschen nicht als maßgeblich angesehen. Bis zur Strafrechtsreform 1970 galt das System des Arbeitshauses als Strafe, durch die eine Einweisung sogenannter Asozialer bis zu 2 Jahren möglich war. Die letzten Leute wurden 1974 aus Arbeitshäusern in der Bundesrepublik Deutschland entlassen. Ab 1962 gab es das Bundessozialhilfegesetz, in dem die sogenannte Hilfe zur Arbeit für Bedürftige erwerbs- und nicht erwerbsfähig geregelt war. Hierin waren etliche Knebel wie gewöhnlicher Aufenthalt mit Hausbesuch, Zahnbürstenzählung, Residenzpflicht, Bedürftigkeitsprüfung, Vermögens- und Einkommenslimit, Einkommensanrechnung und Kontrolle, Kontrolle, Bedarfsgemeinschaftsprüfung, Gutscheine, Darlehen, Sanktionen, Prüfung der Erwerbsfähigkeit per IQ-Test und Potenzialanalysen, Profiling, Arbeit zur Mehraufwandsvariante, Arbeit statt Sozialhilfe, Experimente und gemeinnützige Regelung, Arbeit bereits geregelt, also bis 2004 galt dieses Gesetz. Zur gesundheitlichen Behandlung beim Arzt mussten SozialhilfebezieherInnen einen Kostenvoranschlag vom Arzt bringen und einen Antrag auf Kostenübernahme beim Sozialamt stellen. Ebenfalls wurden die Potenzialanalysen beginnen mit den Experimenten Arbeit statt Sozialhilfe ab 1999 verstärkt durchgeführt. In diesem Kontext wurde ebenfalls bereits die Schlechterstellung von unter 25-jährigen Menschen erprobt. Dazu hat speziell Helga Spindler Aufsätze geschrieben. Innerhalb von Arbeitsgelegenheiten zur Mehraufwandsvariante im Bundessozialhilfegesetz wurden verschiedenste sogenannte Arbeitserprobungsmaßnahmen durchgeführt, wie zum Beispiel die berüchtigte Holzwerkstatt, das Schippen auf dem Friedhof, Schneeräumen, gemeinnützige Arbeit oder Arbeit auf Baustellen für alkoholkranke Menschen. Ich kenne eine weitere Reihe von derartigen hässlichen Beispielen, da ich seit 1992 des Öfteren an den Tagungen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Sozialhilfeinitiativen teilgenommen habe. 1969 wurde das ehemalige Arbeitsfördergesetz für Erwerbsfähige, Erwerbslose in Kraft gesetzt. Hierzu gehörten Leistungen wie Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe, bei denen es ebenso die Anrechnung von Einkommen, Potenzialanalysen, Kontrolle der An- und Abwesenheit von Wohnheit, Ort, Eingliederungsvereinbarungen und Kontenprüfung schon gegeben hat. Weil ich sage das hier nochmal, weil viele diese Zeiten noch nicht in derartigen Gesetzesbereichen waren, immer denken, dass Hartz IV, das sei das erste Mal, dass so schlimme Sachen alles gemacht werden. Es gab bei beiden Leistungen auch Datenerhebung, Kontrolle, ebenfalls das gleiche im Bundessozialhilfegesetz. Achtens, sogenannter Neoliberalismus, wirtschaftspolitisch eher neoklassische Synthese. Seit den 90er, dieser sogenannte Neoliberalismus seit den 1990er Jahren kennzeichnet die Flexibilisierung des Arbeitsvermögens, die Veränderung der Produktivkraftsituation durch flächendeckende Verbindung von Maschinisierung und Elektronisierung in Produktion und Verwaltung, die von Verschlankungen der Arbeitsabläufe geprägt sind. Dem folgen neue Regulierungsformen im sozialen Bereich, um noch mehr qualifizierte Erwerbslose trotz massiver Personaleinsparungen in nicht existenzsichernde und temporäre Beschäftigungsformen zu kanalisieren. Ein Mittel war, das haben wir letztes Mal auch schon diskutiert hier, die Abschaffung der Arbeitslosenhilfe, die bereits seit 1993 Kontur annahm und durch Rot-Grün seit 1999 mit den Kommissionen zur Gemeindefinanzreform und der Reform der Arbeitslosenhilfe mit klaren Richtungssignalen begann. Die Ergebnisse der Kommissionen wurden zur öffentlichkeitswirksamen Werbung von der externen Hartz-Kommission auf 13 gewünschte Entwicklungsrichtungen, die 13 Module damals, zum Beispiel Leiharbeit, Ich-AG und andere Formen zugespitzt. Dies führte ab 2001 zum Beschluss von 3 Gesetzen für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. Die Bundesagentur für Arbeit wurde in diesem Zuge auf betriebswirtschaftliche Grundlage gestellt und inzwischen wurden ja auch massenhaft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen. Es wurde der Zeitarbeit der Weg geebnet und es sollte auch eine Ausbildungsversicherung eingeführt werden, unter anderem. 2003 wurden dann die Grundsicherung bei Erwerbsminderung und im Alter im September und dann am 29. Dezember die Grundsicherung für Arbeitssuchende beschlossen. Während im Rahmen der ersten Stufe der Arbeitsmarktreform bereits erprobt wurde, wie weit sich Arbeitskräfte ducken würden, wurde mit dem sogenannten Hartz-IV-Gesetz, Sozialgesetzbuch II oder viertes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, der große Feldversuch einer neuen Sozialhilfe gestartet. Das Sozialgesetzbuch II stellte die 2,5 Millionen Sozialhilfebeziehenden nur allein in der gesundheitlichen Versorgung besser, mit dieser Gesundheitskarte und gleich zum Arzt gehen können, beschnitt aber gleichzeitig ihren Leistungsumfang. Die hinzukommenden knapp 3,5 Millionen Arbeitslosenhilfebeziehenden verloren das Wohngeld und das Kindergeld. Sie wurden dem Überwachungssystem der bisherigen Sozialhilfe ähnlich einer Raster- und Schleierfahndung unterworfen. Direkte Änderungen gegenüber dem Bundessozialhilfegesetz, die das SGB II als Sondergesetz auszeichnen, sind meines Erachtens folgende, aber ich sage mal so, bestimmt nicht vollständig, aber ich zähle mal das, was ich gefunden habe bisher. Die Minimierung der einmaligen Beihilfen auf 148 bis 100 oder 145 Euro und damit die Verringerung der gesamten Geldleistungen aufs Jahr bezogen. Die Werbung war eine andere. Die haben damals gesagt, es gibt jetzt 345 Beziehung Ost bzw. 348 Euro West. Und das ist ja viel mehr als die Sozialhilfe. Tatsächlich war folgendes: Sie haben den höchsten Eckregelsatz genommen, 297 Euro Sozialhilfe Hamburg, Berlin, München, glaube ich, und noch ein paar Städte, und haben darauf diese eingedampften einmaligen Beihilfen von 145 und 148 Euro aufaddiert. Das erbrachte zum Beispiel bei einem Vater mit einem Kind, der vorher in der Sozialhilfe war, der hat es mal durchgerechnet, 1380 Euro weniger im Jahr und bei einer alleinstehenden Person 970 Euro weniger. Was mir weiterhin aufgefallen ist, im Hartz IV gibt es nicht mehr die gibt es nicht mehr die Nulltilgung bei Darlehen, sondern in überwiegenden Fällen das Abstottern der Darlehen beim Amt. Es gibt die Schuldenaufrechnung durch das Amt, die es in dieser Form auch beim BSAG nicht gab. In Hartz IV zahlen auch als Zweiberechtigte in der Bedarfsgemeinschaft für fremde Kinder, etwa die von FreundInnen. Es ist im SGB II eine neue Kategorie Erwerbsfähigkeit im § 8 eingeführt worden, die Feststellungsverfahren ermöglicht, um herauszufinden, ob Menschen nach Stunden, 8 Stunden, 6 Stunden oder nur bis zu 3 Stunden oder 0 Stunden erwerbsfähig sind. Dies hat in den letzten Jahren, insbesondere seit 2006, da habe ich eine Anfrage im Bundestag dazu gestaltet, 2011, insbesondere Psychiatrisierung und Vorschub geleistet. Das gibt weiterhin eine Beseitigung der Augenhöhe bei Lohnaushandlungen durch den Zwang zur Annahme jeder Arbeit bis zur Grenze der Sittenwidrigkeit. Klammer auf, obwohl es Regelungen der Zumutbarkeit von Arbeit und § 10 SGB II gibt, Klammer zu. Im SGB II ist meines Erachtens die Aufgabe des Prinzips der Sicherung der Wohnung aufgegeben und die Freizügigkeit bei der Anmietung einer neuen Wohnung eingeschränkt. Schimmelbefall und gewaltbelastete Quartiere sind heute kein Grund mehr, vom Jobcenter einen Umzug zu gestatten und als erforderlich anzuerkennen. Siebtens, die Ungleichstellung unter 25-Jähriger, wenn eine Arbeit abgelehnt wird oder es auch so verstanden wird, weil die Leute sich unsicher sind, kann sofort die Streichung der Regelleistung erfolgen. Wird einmal ein Mietvertrag ungenehmigt unterschrieben, muss das Jobcenter bis zum 25. Geburtstag des jungen Erwachsenen keine Kosten der Unterkunft mehr zahlen. Achtens, Abschaffung der aufschiebenden Wirkung vom Widerspruch und Klage, das ist in anderen Gesetzen nicht so. Neuntens, Zwangsverrentung mit 63 Jahren mit monatlichen Abschlägen von 0,3% der angesammelten Rentenansprüche wegen zu frühen Renteneintritts. Ja, und mir ist dann heute noch eins aufgefallen. Was war das? Ach so, speziell für das SGB II gelten die Regelungen im Sozialgesetzbuch 10, dass ein Zweiberechtigter nicht mehr rückwirkend 4 Jahre einen Überprüfungsantrag stellen können, sondern nur noch rückwirkend auf das vorhergehende Jahr bezogen. Also ich glaube, der Personalruf auch in dieser Zeit, in dieser Hinsicht ist mir eingefallen. Da hat noch ein Sozialamtsmitarbeiter jemand gesagt, na machen wir doch auf 2014 zurück einen Überprüfungsantrag. Die Person war beim Jobcenter und hatte da kurz in der Unterkunft nicht zugesprochen gekriegt. Und der Sozialarbeiter, ein Sozialamtsmitarbeiter meinte heute noch, dass diese 4 Jahre im SGB II ja noch gelten würden, aber sind da ausgenommen. Also ich denke, es gibt noch weitere extreme Regelungen in diesem Gesetz, die darauf hindeuten, dass es sich hier eher um ein Sondergesetz im Rahmen dieses gesamten Sozialgesetzbuches handelt. Auch die verbesserte Gesundheitsversorgung für Sozialhilfebeziehende mündete aber für alle A2-Beziehenden in eine ausgeweitete Gesundheitskontrolle mithilfe der ärztlichen Dienste der Arbeitsagenturen. Durch eine flexible Organisation der Jobcenter in Teams mit Anschlusspunkten nach dem Stop-and-Go-System mündete diese Kopplung der Gesundheitskontrolle in die jederzeit mögliche Testung, Prüfung der körperlichen oder und seelischen oder und geistigen Voraussetzungen der hilfebedürftigen Personen. Die Folge sind Ausschaffungen, der Begriff hat mir zugute fallen lassen, in die Erwerbsminderungsrenten, in Sozialgesetzbuch 12 Leistungen, Grundsicherung bei Erwerbsminderung und im Alter und in sogenannte Frührenten. Im Sozialgesetzbuch 2, das muss man aber auch immer sagen, obwohl die meisten auch da abwinken und sagen, gut, gab es auch Verbesserungen gegenüber dem Bundessozialhilfegesetz. Hierzu zählten schon Vergangenheit der befristete Zuschlag, wenn man vom Arbeitslosengeld ins Arbeitslosengeld 2 kam. Dazu zählt heute noch der Selbstbehalt von Eigenheim und Wohngrundstück, war damals nicht der Fall. Dazu zählt auch die Höhe der möglichen Schonvermögen, sage ich jetzt mal im Plural. Die Maßnahmen zum Abbau der Vermittlungshemmnisse, also wissen, was gemeint ist, sogenannte 1-Euro-Jobs, sogenannte also die Findung sogenannter maßgeschneiderter Jobs und ähnlichen für körperbehinderte Menschen und so weiter, sind meines Erachtens Scheinmaßnahmen, die im Kern propagiert sind und die nach meinen Beobachtungen und Erkenntnissen selten in sozialversicherungspflichtige Arbeit führen, umso mehr aber in andere Leistungssysteme. Der Einsatz von massenhaft A2-Beziehenden in den damaligen Arbeitsgelegenheiten zur Mehraufwandsvariante bei Sanktionsandrohung machte viele Arbeitslosengeld-2-BezieherInnen für Niedriglohnarbeitsmärkte verfügbar. Viele gingen dort von selber hin, um die kleinen Einkommen aufzubessern. Später, also ein bisschen zeitversetzt, kann man sagen, stiegen die 400 und 450 Euro Jobs später massiv an. Auch weiter noch geringer bezahlte, unter anderem auch hochqualifizierte Tätigkeiten. Der Berufsstand der Freiberufler ist ziemlich ausgedünnt und freiberufliche Tätigkeit gibt es selten noch existenzsichernd, außer bei wenigen Berufsgruppen. Dies wird auch an der weiterhin wachsenden Anzahl der sogenannten AufstockerInnen deutlich. Unter dem Strich breitete sie sich in kürzester Zeit zwischen 2005 und 2008 ein Niedriglohnarbeitsmarkt von mehr als 23% aller Erwerbstätigen aus. Ein Anzeiger ist das Wachstum der Erwerbstätigkeit im Alter bis zum 80. Lebensjahr. Abfedernde Maßnahmen wie der gesetzliche Mindestlohn greifen für A2-Berechtigte nicht, denn sogenannte Langzeiterwerbslose sind im ersten Halbjahr davon ausgegangen und alte Menschen arbeiten außerhalb erfassbarer Erwerbstätigkeiten, Zeitung austragen, Werbung verteilen, Flaschen sammeln. Weitere Schattenarbeitsmärkte entstanden. So zum Beispiel wurden die Plätze in den Werkstätten für behinderte Menschen ausgeweitet. Von 2006 noch 285.000 Plätzen auf, und das Ziel ist noch nicht erreicht, auf 540.000 Plätze. Hier arbeiten Menschen, die weniger erwerbsfähig sind und nur zwischen bis zu 3-4 Stunden oder bis zu 6 Stunden täglich arbeiten können. Dazu zu dem Niedriglohnarbeitsmarkt gehört auch die Honorararbeit sogenannter behinderter Putzkräfte, die 1-2 Stunden täglich morgens früh Einrichtungen putzen. Dazu gehört die sich ausweitende sogenannte illegale Arbeit von Flüchtlingen und auch das verlangte Ehrenamt in Senioreneinrichtungen von den Senioren selbst, die in der Grundsicherung im Alter im letzten Sicherungssystem sind. Und die hier also auf der einen Seite Leistung gegen Gegenleistung abbringen sollen, auf der anderen Seite wird der Versuch damit gestartet, den Personalmangel wegen Kostennot auszugleichen. Weite Teile des SGB II, die Rechte der Alt-II-Beziehenden beinhalten, werden aus Unwissen oder auch aus Schikane der SachbearbeiterInnen und deren Kostensparverhalten nicht angewendet. So zum Beispiel die Ausübung des pflichtgemäßes Ermessen bei vielen Kannleistungen. Die Weiterzahlung der Kosten der Unterkunft bei 60%iger Sanktionen an den Vermieter. Das Auslassen der Holzwerkstatt, wenn bekannt ist, dass die Person eine Holzstauballergie hat. In der Tendenz sind weitere Verschlechterungen durch die Beschneidung der Gesetze absehbar. Sichtbar wird das Bemühen der Gesetzgeber, immer wieder neue, nicht verfassungskonforme Inhalte gesetzlich zu verankern. Siehe zum Beispiel das Rechtsvereinfachungsgesetz. Also hier zum Beispiel Erwerbstätigen Freibeträge löschen, Heizkosten nur noch pauschal zahlen, KDU-Zuschüsse für Studierende streichen und das ganze andere Schuldenerhöhungsprogramm für Alt-II-BezieherInnen, was dort geplant ist. So, ich könnte jetzt an dieser Stelle noch was sagen zu den ganzen Datenflüssen, Prozesskontrolle und Steuerung und was alles kontrolliert wird bei den Ämtern. Das erspare ich mir jetzt einfach. Und ihr könnt auch in der Pause oder danach das auf diesem großen Blatt da lesen. Da habe ich also Teile davon zusammengestellt unter Daten, Erfassung, Kontrolle und Repression. Und das erhebt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil es noch viel mehr sind. Aber ich möchte noch etwas sagen zu den Gefahren, die ich aus der heutigen Entwicklung sehe. Und zwar, meines Erachtens handelt es sich einmal um weiteren Abbau von sozialen Rechten, unter anderem der Selbstbestimmung über die eigenen Daten, denn die PC-gestützte Datenverarbeitung ermöglicht die Speicherung und die Kopie von Daten auf Speichermedien. Eine direkte Kontrolle über die Datenlöschung nach Ablauf von 10 Jahren ist nicht mehr gewährleistet, womit die Akten- und Datenlöschung per Gesetz bei Behörden ausgehebelt ist. Mit der PC-gestützten Datenspeicherung können Erwerbslosen-Vitas jederzeit abgerufen werden, auch anhand der gespeicherten Gespräche mit Fallmanagern und persönlichen Ansprechpartnern oder Arbeitsvermittlern, sowie sogenannte Vorfälle aus der Sicht von Leistungsabteilungen und Arbeitsvermittlungen zur Erstellung von Verhaltensprofilen und später vielleicht Clustern genutzt werden. Zweitens. Mit der Abkopplung bedürftiger Menschen von technischen Freizeitgegenständen und auch Haushaltsgeräten, also ersteres TV, Handys, zweiteres sicherlich auch schöne große Fernseher, was ja behauptet wird, das hätten sie alle, sowie einer unter anderem auch daraus resultierenden Produktion von Bildungsferne für die Kinder, Bedürftiger, wird eine Entwicklung sogenannter gefährlicher Klassen konstruiert, die im Anschluss an bevölkerungspolitische Postulate einer genetischen und abstammungsseitigen Sozialhilfeabhängigkeit und weiteren Methoden in der Diskussion einen breiten Raum gibt. Drittens, der Zugang zu sogenannten, sag ich jetzt auch mal, olympiareifen Mannschaften in Wirtschaft und Verwaltung wird für diese Menschen von vornherein verhindert, weil hierzu nicht nur Vitamin B, sondern auch ein Verständnis für Unternehmensphilosophien und geschmeidige Ein- und Unterordnungsfähigkeiten gebraucht werden, die sehr früh erlernt werden müssen. Viertens, das Postulat der Eigenverantwortung treibt meines Erachtens arme, nicht so druckfähige, kranke und sogenannte behinderte Menschen jederzeit in neue Aussiebungsprozesse, wobei die Jobcenter dabei der Dreh- und Angelpunkt sind. Denn sie entscheiden über Erwerbsfähigkeit, sogenannten Betreuungsbedarf, sogenannte Wohnfähigkeit, sogenannte Behandlungserfordernisse und so weiter und so fort. Fünftens, Menschen, die längere Zeiträume beim Jobcenter sind, werden durch Demütigung, Abwertung, geringschätziges Verhalten, direkte Unterstellungen, Beschimpfungen, Zumutungen aller möglichen Arbeit und die Abwendung jedweder Form von Anerkennung, sogenannt psychisch oder auch organisch krank. Jobcenter selbst produzieren über längere Zeiträume auch Alkohol- und Drogenkranke, suizidgefährdete Kranke oder krebskranke Menschen, die irgendwann nur noch als Erwerbsgeminderte mit Betreuung in Anstalten leben können. Sechstens, die Überbelegung vom Wohnraum wächst. Das hat bereits TOPOS, Stadtforschungsinstitut, 2012 in einer Studie belegt. Neben der Überbelegung von privatem Wohnraum gibt es in zunehmendem Umfang, und darin sind mittlerweile alle Wohlfahrtsverbände und ihre Untergliederung sozialer Träger beteiligt, betreutes Einzelwohnen in Appartements, die diese sozialen Träger und Verbände angemietet haben. Hier wird deutlich, dass diese Apartments für eine oder auch für zwei Personen in aller Regel zu klein sind, denn sie betragen weniger als 29 Quadratmeter. In der Sozialhilfegesetzgebungskommentierung wird gesagt, dass unter 30 Quadratmeter für eine Person der Wohnraum zu klein ist. Und in diesen Apartments ist die Regel, dass es weniger ist. Es wächst die Anzahl der Menschen, die in sogenannten Läusepensionen wohnen, und durch diese Entwicklung werden die Standards für die Wohnraumbelegung und Wohnraumversorgung ausgehebelt. Außerdem verschlechtert sich in diesem Zusammenhang auch die gesundheitliche Situation und die Versorgung von armen Menschen, die in diesen, teilambulanten oder auch stationären Unterbringungen temporär untergebracht sind, weil in diesen Unterbringungen keine Möglichkeiten der Versorgung bestehen, also bis dahin, dass nicht mal in den Zimmerchen da irgendwelche Zwei-Platten-Herd und ähnliche Dinge existieren. Die Leute aber oftmals von gesetzlichen Betreuern abhängig sind und 120 Euro für das Essen im Monat ausgezahlt bekommen. Und jeder kann sich ausrechnen, wie viel möglich ist, von 30 Euro in der Woche für 21 Mahlzeiten zu verwenden. Und das ist auch einer dieser Gründe, weshalb also die Gesundheitssituation dieser Leute sich verschlechtert. Das eröffnet dann aber wiederum den nächsten Schritt. Das betonte auch Eckhard Rohrmann, Professor in Marburg, in seinem Vortrag, dass immer mehr Menschen in stationäre Heimunterbringungen gelangen. Einen ähnlichen Vortrag gab es am letzten Freitag, den 18.03. von Sascha Omigi, heißt er, der auch weitergeforscht hat am Thema und sagt, also die Unterbringung in stationären Heimen, also nicht nur für alte Menschen, sondern auch für sogenannte Körperbehinderte, sogenannte seelisch Beeinträchtigte und so weiter, wächst in dieser Form hier steil an. Und das sehe ich auch eine Gefahr, weil es natürlich in allen, kurz gesagt, die Selbstbestimmung von Menschen verhindert. Durch das SGB II und auch durch die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden zudem verschiedene, immer noch niedrigere Segmente der Versorgung, des Einkommens und der Kontrolle geschaffen. Ach, Protest und Widerstand bedeuten, dass Menschen direkt oder etappenweise der Geldhahn abgedreht wird und sie auf der Straße oder in Trägerunterbringung landen können. So, und jetzt höre ich erstmal auf. Mehr Informationen zur Gruppe und zur Veranstaltungsreihe findet ihr unter unsicherheit.tk.